Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über die Spiele des Jahres zu reden. Und zwar des letzten Jahres, des vergangenen Jahres. Es waren viele Spiele, jede Menge Spiele, gute Spiele, schlechte Spiele. Extrem viele Spiele auf jeden Fall. Es war viel zu viel. Läuft das 2010 oder? Wie? Es kann ja nicht die Spiele des vergangenen Jahres sein, wenn das jetzt 2009 läuft. Nein, es geht um die Spiele bis jetzt. Von Januar bis jetzt. Achso, auch nicht so eine komische Grenze wie bei den Game Awards von August bis August. Jetzt fang doch nicht an, alles kaputt zu reden. Wir können einfach nicht in der Zeit reisen, deswegen können wir auch nicht. Es kommt ja auch nicht mehr so viel. Was kommt denn noch? Was kommt denn noch dieses Jahr? Und damit meine ich jetzt nicht dieses Jahr im März nächsten Jahres, sondern bis Weihnachten. Was kommt denn noch? Bis Weihnachten. Ich habe absolut... Ja, sozusagen, Bad Company 2 kommt im März. Ansonsten ist alles da. Alle dicken Titel. Oder alles verschoben. Mass Effect 2 leider nicht mehr dieses Jahr. Ja, meine ich. Ich glaube, da kommt gar nicht mehr viel, oder? Mehr also wirklich. Mir fällt nichts mehr ein. Deswegen kann man schon fast sagen, also es sind auf jeden Fall, wir haben eine Menge Spiele gehabt. Das sind unsere Highlights, die Sachen, die uns am meisten gefallen haben. Mir fällt zum Beispiel spontan ein, Sachen, die mir gefallen haben. Also natürlich, ja. Spontan? Ja. Batman. Ja, was soll ich denn? Natürlich Batman. Ja, natürlich Batman, klar. Das trifft, glaube ich, auf jeden zu. Ja. Ja. Ja, ich hab... Warum denn das? Batman, muss ich sagen, war schon ein geiles Spiel. Ich habe es nicht durchgezockt, aber ich finde es nicht so geil, wie es jeder geil findet. Ja, weil du es nicht durchgespielt hast, deswegen einfach. Weil ja, außerdem findet dich ja auch nicht jeder geil. Wenn du so Larifari an Computerspiele rangehst, dann kannst du... Kann man dran rausnehmen jetzt? Ja, können wir hier noch nachträglich rauswerfen? Das Problem, was ich zum Beispiel nicht traf, ist, wie alle sich an den Kampfsystem aufgeilen, weil... Super! Drückst immer nur einen Stick in eine Richtung und hämmer. Hast du denn die Kampfsysteme mal richtig ausprobiert? Hast du mal diese Challenges gemacht? Weil du kannst, wenn du gut bist, kannst du so kämpfen, dass du 20 Leute erledigst, ohne einen einzigen Schlag abzukriegen. Und das ist schon geil, weil das ist typisch Batman. So, der kriegt keine Schläge ab. Der verteilt. Der kriegt aber nicht, der steckt nicht ein. Also ja, ich möchte aber eigentlich lieber auch ein paar Knöpfe mehr drücken müssen, um halt ein bisschen mehr zu variieren. Ich mag es irgendwie nicht, wenn das Spiel alles automatisiert macht. So, ich drücke einen Knopf und Batman macht 5000 Schläge verschiedene. Also. Ja, aber letztendlich kann ich gut verstehen. Also ich habe auch irgendwie gedacht, so ein bisschen mehr Variation wäre cool. Vor allen Dingen, wenn man mehr Einfluss hätte eben auf das Kampfsystem, auf die Kombosysteme. Aber Batman ist nichtsdestotrotz einer der allerbesten Titel dieses Jahres gewesen, weil der einfach so geil inszeniert war. Und das Was war denn noch geil? Es ist Batman! Es ist wirklich Batman, das ist das Ding. Also hast du den Beitrag nicht gesehen? Das komplette Spiel, er hat einen Beitrag da merkt gemacht man, dass die Macher, da merkt man wirklich, dass die Macher sich wirklich Gedanken gemacht haben. Also nicht nur das Gameplay, nicht nur das Setting oder sonstiges, sondern die ganzen Tonspuraufnahmen, die sind wirklich in Arkham gewesen und die haben dieses psychedelische und dieses melancholische und dieses Superhelden-Scheiß-Ding haben sie echt gut rübergebracht. Also ich sag ja auch nicht, dass es... Du kannst ja nicht mitreden. Ich sag ja auch nicht. Du Arschloch, echt. Ich sag ja auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber wir reden hier gerade über das Spiel des Jahres und da kommt es für mich nicht in Frage. Ja, was ist denn dein Spiel des Jahres? Wir resümieren ja über die besten Spiele des Jahres. Ja, los, jetzt bin ich gespannt. Dran. Das würde mich jetzt interessieren. Jetzt wird's schwer. Dieses Jahr kam. Batman! Dieses Jahr kamen Spiele, die ich. Nee. Dieses Jahr. Kamen Spiele, die ich als Spiele des Jahres irgendwie in Erwägung ziehe, ziemlich viele, neben Street Fighter 4 fand ich geil. Street Fighter 4? Dann gab's noch Borderlands, dann gab's noch Assassin's Creed, dann gab's noch, jetzt hab ich's vergessen. Also Borderlands war toll, aber ich merke bei mir, dass es mega untergeht in all den anderen Spielen, weil ich persönlich spiel's im Moment auch nicht mehr. Haben mit Level 26 aufgehört, weil ich zu sehr beschäftigt bin, die ganzen anderen Spiele, wo man auch Levels braucht, wie Call of Duty und wie Bad Company 2, die zu spielen. Also der Reiz bei Borderlands war bei mir erstaunlich schnell verflogen, was auch daran liegt, dass all die anderen Idioten vor mir angefangen haben zu zocken und ich dann keinen hatte, der auf meinem Level spielt. Man braucht für Borderlands schon Freunde, ist mir aufgefallen. Nee, ich eigentlich nicht. Ja, Trant nicht. Doch, viele wollen das Ding im Koop spielen, weißt du, weil sie denken so, ja, das ist im Singleplayer voll scheiße, voll langweilig, ich muss im Koop spielen. Nee, finde ich gar nicht, weil wenn du zusammen spielst, dann schnappen dir die anderen Penner die ganzen Waffen weg, die ich eigentlich haben will. Aber du kriegst dickere Waffen. Lieber, du kriegst dickere Waffen, bessere Items, wenn du mehr Leute dabei hast. Stärkere ja, aber dann Gegner. Musst du wieder ausmachen, wer will die Waffe haben. Wenn ich allein spiele, ja. Krieg dann krieg ich die. Trant, du bist, ich glaube, du bist das ja eh nicht... Das ist der Hauptgrund, warum keiner die spielen will. Das ist ja schon, ne? Ohne Waffen! Ich hab, also Borderlands ist toll. Eine Sache nur, ich habe nur eine Sache zu Borderlands zu sagen, das Intro finde ich arschgeil. Es ist eigentlich nichts Besonderes, aber mir gefällt die Mucke, der gesamte Style und ich wünsche okay, mir fast, ich wünsche mir fast so einen Tarantino-mäßigen Mad Max-Film zu dem Thema. Ich weiß, das ist alles unrealistisch und Schwachsinn, aber mir hat das voll gut gefallen. So die Musik am Anfang, also mir gefällt das Setting einfach alles so gut. Die Charaktere und alles. Aber es hat natürlich, nach dem Intro geht's ja derbe nach unten, was Story und alles andere angeht. Genau, aber das... ist bei mir gar nicht so schwergewichtig, weil ich eigentlich, wenn das Spiel mir andere Reize bietet, dann scheiße ich auf die Story. Und ich krieg schon gleich am Anfang gesagt, so, hier geht's um Waffensammeln, da habe ich auch Bock drauf. Du bist die ganze Zeit am Werte vergleichen. Oh, jetzt habe ich gespuckt. Du bist die Zeit am Werte vergleichen, freust dich über neue Waffen und so und bist die ganze Zeit am Looten und dann steigst ein Level auf und verteilst deine Skillpunkte und kommst in neue Gebiete und neue Monster und alles wirkt sich aus, deine Waffen sind spürbar stärker und das hat mir schon gereicht, dass ich das Ding zweimal durchgespielt habe. Soll ich mal was total Kontroverses sagen? Ich fand im Multiplayer-Modus von Call of Duty und Bad Company 2 sind die Waffen unterschiedlicher als in Borderlands. Nee. Du hast so dann Borderlands noch nicht weit genug gespielt. Level 25, Baby. Da kommt noch so viel. Da kommt noch so viel. Nicht ja, aber ganz ehrlich, du hast nur MGs in verschiedenen Ballerstufen. Dann hast du die Raketenwerfer oder so. Und dann hast du so ein paar Sonderwaffen noch. Aber wenn ich ja, mir die ganzen Shooter angucke... Ja, aber es gibt auch vollautomatische MGs mit 50 Schuss großen Magazinen. Dann gibt's noch halbautomatische mit höherer Präzision. Dann gibt's noch Einzelschussdinger mit noch höherer Präzision, aber langer Nachladezeit. Dann habe ich noch gar nicht mal an... Bahnhof. Dann habe ich noch nicht mal die ganzen Elementarsachen angesprochen und das waren jetzt nur die Maschinengewehre, dann gibt's ja noch die Submaschinenguns und die Pistolen und alle haben Vor- und Nachteile und es macht, du musst sogar auch wechseln zwischen den Waffen und dann gibt's nochmal, ach keine Ahnung, jetzt bist du nerdig, aber es hat sau Spaß gemacht, die ganzen Waffen verschieden auszuprobieren und gegen verschiedene Gegner einzusetzen. Und da habe ich ja jetzt noch gar nicht mal die ganze Grafik irgendwie angesprochen mit dem Cell-Shading-Look. Fand es zwar geil aus, hätte ich gar nicht gedacht, hat mich eigentlich gar keine Lust gehabt auf diesen Comic-Look, aber der ist so gelungen, es wirkt wie ein gescribbeltes Comic. Und das finde ich ziemlich cool eigentlich. Wahrscheinlich gerade, weil es so viele unglaublich gute Spiele gibt, die ich mir jetzt alle erstmal auf die Winterzeit irgendwie vorbereite und zurechtlege, war für mich tatsächlich das beste Spiel dieses Jahres Trials HD. Und das meine ich ganz ehrlich. Das meine ich wirklich ganz ehrlich, weil das ist ein perfektes, kleines, in Anführungsstrichen, Xbox Live Arcade Game, was aber für mich total super funktioniert. Ich spiele es immer wieder zwischendurch. Die Level sind unglaublich geil. Obwohl er es nicht kann. Er versucht es einfach immer wieder. Keine Chance gegen Leute wie mich, die es im Blut haben, aber er trotzdem versucht es weiter. Fast eine steife Frage. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Ja, okay. Ja, trotzdem, ganz kurz, ne? Auch wenn das so ein kleines Xbox Live Arcade Game ist, das hat unglaublich viele Möglichkeiten und ich bin echt mal, hab durchgeguckt und gecheckt, wie viele Möglichkeiten der Editor letztendlich hat. Vorwärts, rückwärts, und Gas hat's, und Bremse. Ja, siehst du, es reicht vollkommen. Kann man auch kombinieren. Ja, entweder man lässt sich sein Hirn wegblasen von 12 Spieletiteln oder man konzentriert sich auf eins und reizt das halt aus. Und Trials ist echt, ohne Scheiß, ich spiele das immer wieder. Es macht richtig viel Spaß. Dieses Jahr kamen ja einige Sachen, die wirklich sehr interessant waren, von wegen die beiden GTA-Expansions, also The Ballad of Gay Tony und Lost and Damned, die beide wirklich nochmal eine Schippe draufgetan haben aufs richtige GTA 4 und mal wieder richtig Bock gemacht haben. Besonders Gay Tony mit seinem... mit seiner Ausrichtung mehr wie San Andreas einfach für Schwachsinn und Spaß und Base-Jumping und so weiter und so fort, was schon mal sehr geil war. Da gab es noch andere Sachen. Dragon Age ist für mich ein bisschen in die Kerbe reingesprungen für Mass Effect von wegen BioWare, von wegen Rollenspiel. Ist natürlich, ich hätte mehr Bock eben auf das Sci-Fi-Design gehabt von Mass Effect anstatt auf das Fantasy-Gedöns, was du dort wieder hast. Aber ich meine, BioWare macht gute Spiele und Dragon Age ist immer noch ein sehr gutes Spiel. Na, also die Leute, die es haben, werden Bock machen. Aber mein Spiel ist ja... Auch, ja, und du wirst auch nicht dazu kommen, das sage ich dir jetzt schon. Boah, ey, BioWare, das muss ich schon spielen. Ja. Also mir ist schon klar, dass das ein geiles Spiel ist. Ja. Mein Spiel des Jahres, ganz kontrovers, Uncharted 2. Oh, naja. Ey, Uncharted 2 ist schon toll, oder? Uncharted 2 ist... Also, allein das Ende, die Charaktere, wie das mal wieder aufgebaut ist, also das müssen andere erstmal hinkriegen, finde ich. Ja, aber diese Fazitfenster waren Trials HD viel besser. Ach, hör mal auf mit deinem scheiß Trials HD jetzt endlich mal. Ja, also Argumentenzerstörer hier. Nee, Uncharted 2. Uncharted 2 macht natürlich jetzt nichts komplett neu, innovativ, anders, alles das, worauf wir als Redakteure ja immer stehen, damit ein Spiel eben mit immer was Neuem ankommt. Aber das, was es macht, macht es so gut wie kein anderes Spiel vorher. Ne? Genau. Da kann man eigentlich nur zustimmen. Allerdings finde ich jetzt auch, dass das Uncharted nichts neu macht, aber alles gut. Es reicht für mich nicht, dass es jetzt Spiel des Jahres wird. Wenn es das so gut aber alles macht, ja. das ist dann für mich, also du findest immer irgendwas an dem Spiel, was du wirklich aussetzen kannst. Ne? Und das erste Uncharted fand ich okay damals. Mir war es eben sehr viel oder zu viel Geballer beim allerersten Spiel, was sie zum Glück hier reduziert haben von den Sequenzen und einfach die Abfolge. Ich meine, es ist ja essentiell ein Indiana Jones Film zum Nachspielen mit Gameplay-Elementen von wegen rumspringen, rumklettern, dann ein bisschen Schießsequenzen, dann ein paar kleine Rätselanlagen, so Tomb Raider, Lara Croft mäßig. Und das ist so gut alles aufeinander abgestimmt und in dem Maße verbaut und dann zusätzlich eben noch mit einer Präsentation, die es in der Form bisher noch nicht gegeben hat, plus die Dialoge und Charaktere, die natürlich jetzt keine vielschichtigen, was weiß ich, super-duper buchmäßigen Charaktere sind, aber perfekt bis aufs i-Tüpfelchen durchdesignt und die Dialoge sind einfach nur geil, wie sie dort ablaufen. Ich freue mich immer, wenn ich eine Cutscene sehe, ich freue mich, wenn dort irgendein Zeug passiert, also du springst da durch die Level und da stürzt das Haus ein und du läufst dem einstürzenden Haus weiter. Ne? Und das wäre anderswo eine Cutscene. Hier kann ich das spielen. Genau diese Momente sind es für mich, weshalb ich auch sagen würde, Uncharted ist auf jeden Fall ganz oben auf der Liste, wie auch immer die dann aussieht, ist eh bei jedem anders. Aber ey, die haben wirklich Momente, das ist so wie bei Bayonetta, wo man auf diesem herabstürzenden Riesenkopf der Statue kämpft. Das sind so Sachen, dafür sind Videospiele irgendwie gemacht. Genau dafür spiele ich sowas, dass ich so abstrusen Mist dann auch erleben kann. Ich meine, du kämpfst in einer Wohnung, die gerade runterbricht und Leute stürzen links und rechts ins Fenster. Du kämpfst mit denen und dann haut sie irgendwie doch raus. Es ist einfach Wahnsinn, da ist so viel los und es ist so, das ist wirklich so dieses, ja, Indiana Jones-mäßige, ja. Dieses over the top, aber trotzdem irgendwie in seiner Welt doch noch ein bisschen glaubwürdig, aber es ist so over the top Action, dass man das halt spielt, sich anguckt und es einfach Spaß macht, aber man es nicht unbedingt hinterfragt, ob es jetzt sehr logisch ist oder smart oder all das. Es ist ja oft so, dass Nathan mit der Gefahr mitläuft, also er bleibt nicht einfach stehen und sagt so, ey, komm, weißt du, warte erstmal, bis alles zusammengebrochen ist, sondern der läuft ja immer gleich mit. Also man ist ja immer im Zentrum der Amok-Action so. Also es ist eigentlich dumm gemacht, aber es macht Spaß. So, jetzt in der ersten Jahreshälfte ist mir eigentlich nicht viel hängen geblieben. Da fällt mir jetzt ein Resident Evil 5 ein, was viele ja auch irgendwie nicht so geil fanden, weil ist ja gar nicht gruselig und ein scheiß Panzersteuerung und all den ganzen Kram. Ja. Aber ich fand's trotzdem so gut in Sachen Story und Steuerung und Action und Tiefe. Nee, ja. Naja. Also es war genug zum Zocken, da irgendwie zum Waffensammeln, Aufrüsten und mir hat es echt so viel Spaß gemacht, dass ich bestimmt 2-3 Mal durchgespielt habe und hab echt drauf geschissen. Also war alles in Ordnung, es war alles super. Ja, ist mir jetzt wieder ein Wort eingefallen. Erklär mir mal eines dran. Also ich habe mir Resident Evil dort geholt. Ich bin ein riesiger Fan von Resident Evil 4. Aber ich konnte mich dazu bis jetzt nicht überwinden, Resident Evil 5 anzufangen, weil ich keinen finde, der es im Koop mit mir spielen will. Und ich will nicht mit diesem Computer spielen. Na? Das muss jetzt nicht am Spiel liegen. Nee, aber doch, es liegt am Spiel. Natürlich liegt das am Spiel. Ja. Stimmt, nee, das will ich jetzt auch nochmal anfügen. Resident Evil 5 hat nämlich einen ziemlich geilen Koop-Modus gehabt, fand ich zumindest. Ja, aber nur den Koop-Modus. Nö, ja? Ich hab's auch alleine gespielt, fand's da auch cool, aber im Koop war's halt nochmal geiler, weil da kam diese Panzersteuerung richtig zum Tragen. Man weiß, die zwei Leute, die da rumlaufen, die sind jetzt nicht wirklich wehrhaft und man braucht lange, bis man sich umdreht, bis man nachlädt, bis man einen Gegner richtig anvisiert hat. Und das hat dem Koop-Modus richtig gut getan, fand ich. Also, weil man muss halt schon aufpassen. Ach, das ist schwer also zu sagen. Also um den Koop zu rechtfertigen, haben die Steuerung schlechter gemacht. Also. Nein, die haben die Steuerung nicht schlechter gemacht. Es ist die Resident Evil Steuerung aus dem vierten Teil. Also was gibt's da zu motzen? Die war im Vierer geil, die sind im Fünften immer noch geil. Ja, die war im Vierer vor 5 Jahren geil. Ja, also jetzt mal hier Butter bei die Fische. Man muss aber sagen, Resident Evil 4, da hat der Trend völlig recht, hat ja damals diese Steuerung überhaupt eingeführt. Die Tatsache, dass du heute mit Uncharted so rumrennst, liegt ja an Resident Evil 4. Also nur so, weißt du, als Idee. Das ist ja schon, die haben ja schon was Großes gemacht mit 4. Sie haben vielleicht bei 5 das nicht so verbessert, wie es mancher gedacht hätte, so, sondern haben es beibehalten, aber es ist ja jetzt auch nicht, es ist halt jetzt das neue Resident Evil mit typischen Macken, die es immer hat, mit typischen Sachen, die gut sind. Ich persönlich hab's gespielt, aber ab mittendrin aufgehört, weil mir meine KI-Tussi bei einer wichtigen Szene nicht geholfen hat und ich sie einfach nicht geschafft habe und ich niemanden habe, der es mit mir spielt, weil es alle schon durchgespielt haben. Genau. Was? Ja, beide. Sucht doch noch jemanden. Ja. Ja, mit Gregor will ich aber nicht spielen. Ja. Und jetzt habe ich gesammelt. Gut, ja, aber nochmal kurz. Der Scheid mit Führung. Diese Steuerungsdiskussion fand ich auch blöd, weil hätte man Resident Evil 5 jetzt spielen können, wie zum Beispiel Uncharted, weißt du, so voll dynamisch und alles funktioniert, wenn du es willst. Ist halt blöd. Aber das hätte irgendwie das Resident Evil kaputt gemacht. Zu Resident Evil gehört einfach, dass der Charakter ein bisschen träge ist, dass man ein bisschen langsamer zielen muss. Und ich meine, die Gegner und alles war ja darauf angepasst. Man muss sich halt nur ein bisschen damit arrangieren und dann hat's auch Spaß gemacht. Und wie gesagt, im Koop-Modus war das halt richtig geil, sich so gegenseitig zu unterstützen, sich die Items auszutauschen, auch dass man jetzt das Spiel nicht pausieren kann, sondern dass man während einem Boss-Battle oder während einem Angriff halt die Items tauschen muss. Und war ein bisschen hakelig, aber das hat's eben ausgemacht. Halo Wars. Dass du das rein, danke. Nee, ja, es ist einfach nur so. Nur ehrlich. Tatsächlich, Halo Wars war für mich am Anfang des Jahres ein extrem wichtiger Titel. Nicht nur, weil wir das im Beef gehabt haben. Nee, jetzt, hör mir zu, du. Was? Ja, jetzt ist deine Augen rollen schon wieder. Nein, der Wurm erzählt hier gerade dem Adler was vom Fliegen. Ja, aber nur, weil der Ach, egal. Ist egal. Punkt ist einfach, Halo Wars hat mich echt ziemlich geil überrascht, weil das war schon so mit das erste wirklich schnelle RTS, also Echtzeitstrategiespiel, was wirklich gut funktioniert hat auf der Konsole, was sinnvoll umgesetzt wurde und was das ganze Halo-Universum noch geil verpackt hat. Ich meine, das hat man jetzt geschafft, was Halo auch so beim Ego-Shooter geschafft hat, das Genre an sich sehr simpel umzusetzen, so dass man wirklich das Gefühl hat, ich komme da ganz easy rein und werde nicht überfordert. Und es ist jetzt auch langfristig nicht so komplex wie jetzt Spiele, wo man eben alles frei irgendwo hin platzieren kann, wie bei Command Conquer oder so. Das ist automatisch komplexer, weil Halo Wars hat man sich schon sehr an die Anfänger im Strategiegenre orientiert. Absolut, aber, und das, ich meine, gut, das brauche ich dir jetzt zum Beispiel nicht erzählen, aber trotzdem gibt es die Möglichkeiten, das Ganze echt komplex zu bearbeiten oder zu komplex zu spielen und das macht es ja aus. Genau, also das ja, ist halt so, ist das Spielprinzip. Das Spielprinzip ist halt darauf ausgelegt, dass viele Leute, auch dümmere Menschen wie du zum Beispiel, sich damit so motivieren können, das lange zu spielen und auch besser zu werden. Ich zumindest habe am meisten Zeit mit Abstand in Halo Wars verbracht, einfach weil das ist nicht mehr aktuell und es ist für die meisten Leute ist es aus welchen Gründen auch immer nicht gut genug, zu simpel, zu Halo oder was auch immer, aber es ist ein genialer Konsolen-Echtzeitstrategiespiel. Es gibt meiner Ansicht nach, und ich habe vorher ganz viel Red Alert 3 gespielt, also ganz viel von diesem schlecht umgesetzten von Maus auf Controller-Steuerung, vom E-Sport auf Fernsehsteuerung quasi umgesetzten Strategie und das hat nicht annähernd funktioniert. Und Halo Wars funktioniert wahnsinnig gut für Konsolen. Genau das, was Halo damals auch geschafft hat, dass man das Gefühl hatte, ich brauche gar nicht zwingend eine Maus. Ich habe nicht mehr das Gefühl, oh, ich brauche jetzt eine andere Steuerung oder ich muss mich eingewöhnen, sondern es läuft einfach. Und also ich persönlich habe am meisten Halo Wars gespielt, glaube ich, von allen Leuten hier. Ihr habt ja alle irgendwann gar nicht angefangen oder nach 4 Matches, 5 Matches aufgehört und schon alles erreicht hat. Wir haben 4 Leute mit 4 Halo Wars Versionen und ich bin der Einzige, der spielt. Wahrscheinlich, weil ich so gut bin. Bin ich nämlich wirklich? Nee, wir haben in der Zeit Borderlands gespielt, Resident Evil gespielt, alle anderen Koop-Spiele, die man so im Koop spielen kann. Ich spiele das alles plus Halo Wars. Ich spiele halt immer wieder gerne, weißt du, das ist so immer wieder mal Ruhlorn, so ein bisschen. Das stärkt ja auch Selbstbewusstsein und macht Spaß. Forza 3 ist einfach meiner Meinung nach zu langweilig geworden. Liegt einerseits an der Karriere, die sich viel zu lang zieht und andererseits auch, dass da jedwede Action quasi rausgelassen wurde. Was an den Strecken liegt, was an dem Fahrverhalten von den Autos liegt. Gegen das Fahrverhalten will ich gar nichts sagen, ist echt sehr exakt und ziemlich realistisch und macht auch Spaß, aber optisch und vom Spiel her ist es ziemlich lame. Und mich hat es einfach nicht begeistern können, ich habe es irgendwann mal mittendrin abgebrochen, weil ich durchaus auch mal eingepennt bin beim Zocken. Ja. Bei Rennspielen einpennen ist kein gutes Zeichen für das Rennspiel. Ja, das geht einfach. Also langsames Auto, 5 Runden, öde Strecke und dann knackst du weg abends um 22:30. Das ist passiert. So wie, das ist so wie übermittelt auf der Autobahn fahren ungefähr. Ne? Häufiger ein bei Spielen dran. Borderlands ist originell eingeschlafen. Ja, bei Borderlands bin ich echt mal kurz eingepennt. Also wir haben da irgendwie zu dritt im Koop gespielt und die Mitspieler labern irgendwas und das fand ich so angenehm dazuzuhören und dann sink ich so langsam in die Couch rein und bin irgendwann weg und dann wache ich morgens um 3 Uhr auf und hab's Headset auf dem Kopf und stehe im Spiel mitten in der Einöde und das bin ist dann ins Bett gekrochen. Die haben mich dann auch alleine gelassen natürlich, weil da war ja nichts mehr mit dem anzufangen. Das war super. Ja, das ist halt, ja, muss man bei Borderlands sagen, das kann auch manchmal echt langweilig sein. Ja, ja. Es ist immer die Schuld vom Spiel, ja. Es gibt, also ich finde kein, es war eine Menge guter Spiele, aber für mich persönlich, außer jetzt Halo Wars, was nicht mal dazu zählt, weil es früher rauskam, kein Spiel, was so wirklich perfekt war, oder? Also wo man jetzt sagt, so da kann man eigentlich nichts sagen. Es gab Killzone 2 zum Beispiel, fällt mir jetzt spontan ein. 2008, oder? War das nee, Killzone 2 war Anfang des Jahres, oder? Anfang des Jahres, okay. Also Killzone 2 war ja, also super Intro, wahnsinnige Grafik und so. Eigentlich alles super, wirklich alles super, nur dann haben sie es halt meiner Ansicht nach zum Beispiel bei der Steuerung versaut. Oder, ja, wollte ich gerade fragen, ist die Abwechslung echt, versaut. Ist die echt manchmal so schwammig, die Steuerung? Ey, das ist wirklich, also vielleicht hast du es gesehen, bei Game One gab's diese Delay-Aufzählung. Nee, es ist tatsächlich, es ist deutlich länger als bei allen anderen Shootern. Und gerade im Vergleich mit Halo oder so, was ja dann für gutes Handling steht, sieht man es direkt. Also bei Halo hast du, weißt du, so instant Bewegung. Du drückst nach links, es geht nach links. Aber bei Killzone hast du ja auch nicht, das ist ja keine technische Hürde, sondern das ist einfach von denen so gewollt. Aber wer kommt denn auf so eine dumme Idee? Nein, das Gefühl, was sie machen wollten, war, dass du so ein Backpack hast und eine 50 Kilo schwere Waffe. Und was ich aber nicht verstehe, weil selbst wenn ich so eine schwere Waffe habe, mache ich auch nicht, oh, ich sollte nach rechts gucken, dann warte ich eine Minute und dann bewege ich mich, sondern es dauert halt insgesamt länger, okay. Aber bei Killzone ist es so, du drückst, dann wartet es und dann bewegt er sich. Und das soll dieses Simulieren, dieses Gewicht, aber funktioniert gar nicht. Ja, man muss halt jeden Scheiß simulieren. Ja. Left 4 Dead 2, absolut großartig, ehrlich. Also die große Diskussion im Vorfeld war ja, okay, es sind wieder nur 5 Kampagnen, okay, es sind ein paar neue Zombies dabei. Entschuldigung. Ist das denn jetzt ein Kaufgrund sozusagen, sich das zweite Teil zu holen? Weil jetzt gerade über Download-Content etc. gab es ja schon sehr viele neue Kampagnen oder neue Bonus-Modi für Left 4 Dead 1. Nee, es gab. Das ist ja das Ding. Die haben unglaublich viel versprochen und haben absolut nichts gehalten. Und haben dann die Sachen, die sie versprochen haben, in Teil 2 gepackt und verkaufen den neu. Das ist ja der Beschiss. Die haben ein Upgrade gab es für Left 4 Dead. Eines. Welches? Und, ja, halt das mit der Map, die eigentlich im Original schon drin sein sollte, die sie dann zeitlich nicht hingekriegt haben. Das heißt, sie haben das Spiel mit 75% Inhalt ausgeliefert, haben es dann auf 110 erhöht und haben dann den zweiten Teil angefangen. Und das, da komme ich mir, ich liebe Left 4 Dead, die Serie, und ich mag den zweiten Teil, aber da komme ich mir echt beschissen vor. Das finde ich wirklich kacke. Also, alles, was sie da eingebaut haben, Feuer, Handwaffen, 4 neue Maps oder 5 neue Maps, die ja schon recht lang sind. Das sind ja 5x4 Level sozusagen. Aber trotzdem, all das hätte man als Add-on-Zeug nachträglich draufsetzen können. Mhm. Weil irgendwie, das nimmt, finde ich, das möchte ich ungern unterstützen und das nicht kritisieren, weil das nimmt langsam echt ganz komische Züge an. Wenn man schon einen zweiten Teil macht von einem Spiel, wo, was man schon nicht mal zu 100% ausgeliefert hat, das ist so wie wenn du halt, weißt du, den nächsten Gothic-Teil machst, obwohl der letzte noch nicht mal gepatcht wurde. So. Das ist irgendwie... Also ich hätte da keinen Bock. Ich möchte nicht 110 Euro für 2 Spiele zahlen, die im Grunde auch 1 sein könnten. Und bei Left 4 Dead ist außer dem Content nichts neu? Also bei Left 4 Dead 2 ist außer dem Content nichts neu im Vergleich zum ersten oder was? Nein, es ist ein neues Spiel. Aber all die Sachen, das ist ja dieselbe Engine, das ist ja alles so. Die haben im Grunde einfach nur auf mehr Feuer gesetzt, ein paar Waffen dazu genommen und neue Level gebaut. Aber die Zombies sind ja fast dieselben. Die haben 3 neue Super-Zombies gibt's jetzt. Das sind alles Sachen, die, von denen sie 2 Jahre vorher noch gesagt haben, dass die peu à peu für den ersten Teil kommen werden. Das ist ja jetzt nicht... Ich fordere das ja jetzt nicht ein, weil ich mir denke, das sollten sie machen, sondern die haben es versprochen und haben es nicht eingehalten, weil sie gemerkt haben, wir verdienen so viel Geld damit, lass uns gleich den zweiten Teil rausbringen. Die ganzen Deppen kaufen es eh. Für mich hat sich Left 4 Dead 2 auf jeden Fall total gelohnt. War echt großartig. Für mich haben die Kampagnen extrem Sinn gemacht. Was ich meine zu verstanden zu haben, ist erstens, die haben das komplette Online-Gameplay echt verbessert und sinnvoller gemacht. Die haben extrem viele... Verbindungen funktionieren wesentlich schneller, du kannst wesentlich einfacher in die Spiele reinspringen, wieder rausspringen, das gesamte Online Matchmaking-System ist besser geworden, meiner Meinung nach. Dann finde ich auch ebenfalls besser, das glaube ich halt herauszufinden in den Kampagnen, die überarbeitete KI oder AI sozusagen, die Panic-Events, die funktionieren, also ich finde schon, dass wesentlich mehr Abwechslung dabei ist, wenn du halt die Kampagnen durchspielst, also aber die Items liegen woanders. Ich habe doch gerade gesagt, für mich fühlt es sich so an, als ob es wirklich besser geworden ist. So, das kann jetzt Marketing, PR, bla bla sein, sozusagen, dass ich sage, ey, wir haben es überarbeitet und ist ja klar, aber für mich, ich bin da drin gewesen und jede Kampagne, die ich verloren habe und neu anfangen musste, war echt anders so und das gefällt mir. Was kostet das? Was? Nur kurz, was kosten Left 4 Dead 2? Neufassung glaube ich tatsächlich auch 50 Euro, ne? Alter. Ja. Ja, ich meine, klar, ist ja ein Vollpreisspiel. Also, unverschämt. Ja, im Grunde darf man sich den ersten nie, ja, ab jetzt darf den keiner kaufen. Also wenn den jetzt einer kauft, ist es ja dumm. Also weil der zweite bietet mehr und ist im Grunde dasselbe. Und es fängt ja auch damit an, dass Left 4 Dead 1 ja dann auch weniger gespielt wird. Dass man dann ja weniger Leute findet, weil sie alle bei 2 hängen. Und damit wird dein erstes quasi, pam, Stempel für den Arsch. So, also so ein bisschen jetzt, übertrieben gesagt. Ich finde einfach diese Geldmacherei... Ich habe nichts dagegen, wenn die Add-on-Zeug online bringen und man sich das runterladen kann. Gaytony und so finde ich das perfekte Prinzip dafür, weil das wirklich das Spiel erweitert und verbessert und man eben auch ein Jahr mitspielen kann. Aber, also Left 4 Dead, da habe ich einfach ein schlechtes Gefühl. So sehr ich das Spiel auch mag und die Leute und mir auch wünsche, dass ein dritter Teil kommt, ich finde, da ist schon sehr viel, da merkt man schon, ist sehr viel Gier dabei bei den Publishern und Entwicklern. Das finde ich ein bisschen, nur weil das Spiel jetzt toll ist und nicht scheiße, weißt du, kann man sowas ja trotzdem kritisieren, finde ich. Weil es ist keine gute Masche. Ich möchte sowas nicht haben. Also was ich jetzt gehört habe, Left 4 Dead 2 klingt nach 20 Euro Update. Ja, irgendwie schon. Ja, aber das Spiel selbst ist halt so gut. Das ist ja das Problem. Das macht es ja so kompliziert. Man will es ja spielen. Das ist so... ich meine, du meintest gerade, dass es halt, dass du glaubst, da sind KI-Veränderungen und ähnliches. Ich kann es nicht sagen. Ich habe auch das Gefühl, es spielt sich noch ein Ticken besser als der erste, was KI und Gegner und so angeht. Aber all diese Sachen, die du erwähnt hast, die sind ja tatsächlich auch schon im ersten. Das ist ja dieser AI-Director, der war ja schon das große Ding im ersten Teil. Der ist ja nicht erst jetzt drin, sondern die haben den halt ein bisschen verändert, sodass er jetzt mehr Wellen auf die Gegner hetzt oder dass er abwartet, bis einer alleine ist und dann hetzt er auf den irgendwas. Es ist zum Beispiel, wenn du am Anfang, egal wo du bist, lange wartest, am Safe Room oder so, dann respawnen in der Nähe fiesere Gegner, um dich halt, weißt du, um dich anzutreiben. Und das war, glaube ich, im ersten noch nicht so. Also eine Sache, die natürlich bei uns auch oft durch den Radar fällt, einfach weil es hier nicht so präsent ist, sind dann Handheld-Spiele. Und Handheld ist das, was ich größtenteils, also für mich privat dann zocke, wenn ich das nicht für die Arbeit machen muss. Und da gab es einen Titel dieses Jahr, auf den habe ich mich sehr gefreut und der ist auch wieder sehr gut geworden. Professor Layton 2. A true gentleman leaves no puffle. A true gentleman leaves no puffle. A true gentleman leaves no puzzle unsolved. Ah, das hat er gesagt. Genau das. Right said. Das ist dreimal gemacht. Er ist aber auch ein A true gentleman never leaves a puzzle unsolved. A true gentleman never leaves a puzzle unsolved. Ja, jetzt hört auf, das war schon yeah. gut. Ich glaube, wir müssen, glaube ich, fast schon nicht schwer. Viel mehr dazu sagen. Nee, Professor Layton, Puzzlespiel mit Adventure-Elementen, gut zusammengebaut, schöne Story, coole Puzzles. Ich habe es zweimal durchgespielt. Einmal für die Sendung, einmal für mich privat, jedes Mal so 15 Stunden etwa. Ist das nicht doof, weil die Puzzle sind doch die gleichen? Ja, ist mir scheißegal. Okay. Ja. Also ich spiele gerne Adventures auch öfters mal durch, einfach um mal... um sich klug zu fühlen. Na, du spielst ja viel primär wegen der Story, die eben dort drin ist. Und natürlich ist Professor Layton jetzt nicht das Hauptaugenmerk auf der Story, aber die ist eben so schön und so nett dort gemacht, dass du, vor allem weil es eine Mystery-Geschichte ist und die sich erst gegen Ende hin des Spiels dann auflöst, dass du am Anfang, wenn du den Anfang nochmal siehst, dann viel mehr die Hinweise dann aufnehmen kannst, die dann zum Ende hin leiten. Und wie das Fight Club. eben. Es war, dass ich selbst, obwohl ich dann die Puzzle schon kannte, dass ich eben trotzdem noch zweimal durchgespielt habe. Und das muss bei so einem Titel ja schon was heißen. Ich habe lange überlegt, aber mein Spiel des Jahres ist eigentlich jetzt tatsächlich Assassin's Creed 2. Hätte ich als letztes erwartet, weil vorher so viel geiles Zeug gekommen ist. Aber ich nach einem langsamen Anfang dreht das Spiel so auf, es zieht einen richtig rein. Da gibt's auch nichts, was falsch ist, sei es die Steuerung oder auch das Storytelling oder die Vielfalt von Missionen, die man da machen kann oder auch das Flair der Umgebung und der Städte. Ich find's einfach so gut, wie ich es nie erwartet hätte. Und es ist auch ein Spiel, was ich dann mal so von morgens bis abends durchspielen kann und die Zeit vergesse. Hätte ich nie gedacht. Es funktioniert einfach von vorne bis hinten alles gut. Und vielleicht hast du auch nur geschlafen. Nee, ich war hellwach und bin nie weggepennt und fand's echt saugut, ohne Scheiß. Ja, ich finde es auf jeden Fall besser, wesentlich besser als den ersten Teil. Als jemand, der den ersten auch gespielt hat und wirklich in der Mitte aufgehört hat, finde ich den zweiten sehr, sehr viel besser. Für mich jetzt nicht Spiel des Jahres, aber ich kann es schon verstehen, dass es für dich vielleicht so ist. Also am Anfang nach dem ersten hat man so gehört, die stopfen da noch ein paar Nebenmissionen drauf und es soll mehr zu tun geben in der Welt und klang erstmal so nach aufgepfropft, aber es ist alles so harmonisch, es passt alles gut rein. Ich meine, wenn du dich wohlfühlst in dieser Welt, dann ist es halt ein echt geiler Bonus, dass man da noch viel machen kann und das hat bei mir voll gezündet. Nebenbei gibt's noch die geile Story, die auch echt abwechslungsreich erzählt wird und geile Twists hat. Ey, kann man nicht meckern, mein Spiel des Jahres. Du meinst also, wie man erlebt, wie Hauptcharakter Ezio von einem jungen Heißsporn zu einem reifen Mann wird. Von einem jungen Heißsporn zu einem reifen Mann. Darf ich noch was sagen? Ja. Ja, da werden jetzt alle sagen, oh, doof, aber mein Spiel des Jahres ist ja wahrscheinlich Flower, glaube ich. Ja, wenn ich jetzt nochmal so recht denke, ja, es ist ein bisschen süß und rosa, was ich da so sage, aber ich finde das Spiel echt schön. Ich kann nicht anders sagen, als ich habe das Spiel immer wieder, es ist schnell durchgespielt und man kann es aber immer wieder mal rausholen und einfach irgendwie rumfliegen und nochmal ein Level machen. Das ist wie, wenn du sagst Trials HD, weißt du, so ist es für mich Flower. Es hat einfach echt Spaß gemacht. Plus, ich habe kein Spiel gefunden, was mich so leicht mit Leuten connectet, die keine Ahnung von Spielen haben. Also, wie deine Mama? Ich wollte jetzt nicht von meiner Mutter anfangen. Ich habe das ja ganz vielen Leuten gezeigt. Ich zeig das immer wieder Leuten. Immer so, wenn jemand nur, Spiele und so ist ja nicht so mein Ding, gehe ich immer hin, okay, komm, weißt du, setz dich hin, hier ist Flower, das kann sogar ein Depp wie du spielen. So sage ich es natürlich nicht, aber im Grunde denke ich das. Gebe den Controller und die können tatsächlich damit umgehen. Es sieht auch schön aus, es ist so harmonisch, arbeite ich hier mit so Pennern wie euch zusammen, komme von so einem Hals nach Hause und bin wieder gut gelaunt. So, das schafft kein anderes Spiel. Neben Flower, mein Spiel des Jahres auf jeden Fall Brutal Legend, weil endlich mal wieder ein Spiel rauskam, was echt Humor hat. Das ist jetzt, da gibt es eine große Diskussion, ist Brutal Legend jetzt geil, wird's am Ende scheiße, ist diese Echtzeitstrategie notwendig, bla bla bla, das ist mir eigentlich alles egal. Ich will auch mal wieder bei einem Spiel lachen. Ich will auch mal wieder einfach nur wirklich Charaktere haben und Dialoge, wo ich einfach spontan lachen muss, ohne dass es jetzt groß aufgedröselt und aufgebaut werden muss, so Spannung oder Stimmung. Ich will auch mal lachen können bei einem Spiel und bei Brutal Legend hatte ich all das echt gerade in den ersten 4, 5, 6 Stunden im Sekundentakt und dafür danke Tim Schäfer und Jack Black einfach mal, dass man es auch mal lockerer nimmt und halt auch mal wieder was Lustiges macht, weil das ist die große Kunst, Spiele zu machen, die Humor haben und noch Spaß machen zu spielen. Und ich finde, davon gab es in den letzten Jahren, wenn man nicht sogar Jahrzehnte sagt, irgendwie zu wenig. 2009 für mich ein geiles Jahr. Am Anfang zwei coole Capcom-Spiele, im Sommer nicht so viel und am Ende gegen Weihnachten kam wieder richtig viel, wo, wie gesagt, mein Spiel des Jahres Assassin's Creed 2 geworden ist. Super. Bei mir eine Fragezeichen noch. Super? Super. Ich bin immer noch dabei, das Jahr 2008 nachzuspielen. Deswegen wird es für mich das jetzt nochmal ein bisschen schwieriger, weil 2009 eben noch mehr gekommen ist. Und ich habe sehr viel Angst vor 2010, auf jeden Fall. Da wird nochmal so viel sein. Aber nichtsdestotrotz 2009, und da können wir, glaube ich, alle ganz froh sein, Video- und Computerspiel, Kulturbranche und alles Schwede, das ist dieses Jahr ganz schön abgegangen. In allen Belangen, in alle Richtungen, in alle positiven Aspekte, alle negativen Aspekte. Fazit, das krasseste Jahr, was Neuerscheinungen mit hoher Qualität angeht. So, aber das sagen wir jedes Jahr, aber es wird auch jedes Jahr wirklich mehr. Es werden jedes Jahr, wird die Durchschnittsqualität besser. So wie, weißt du? Oh. Ja. Und wir haben ja sogar noch ein bisschen Glück gehabt, dass eine Handvoll Titel einfach, die auch jetzt hätten rauskommen sollen, noch verschoben wurden ins nächste Jahr, weil ich glaube, ansonsten hätte uns die Masse hier einfach umgebracht. Ja. Ja, an dem Kontingent, was gekommen wäre. Also jetzt geht's gerade noch. Ich schaudere schon vor dem, was im nächsten Jahr kommen wird. Nächstes Jahr ist hart, weil dann kommen die ganzen Titel, die sie jetzt nicht mehr gekriegt haben, plus die Fortsetzung von den Titeln, die wir dieses Jahr hatten. Das heißt, es werden noch mal mehr Titel, die man spielen muss und alle werden sie wieder im November kommen.